Sie hören Popsop, das Musikradio. Und nun wieder Millionseller, Folge 100. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Heute das Jahr 1978 abschließen? Ich befürchte nein. Da bleiben noch ein paar wieder hängen, weil dann doch wieder längere Titel dabei sind. Aber auf jeden Fall die nächste Sendung, die beinhaltet nicht nur das Jahr 1978, sondern auch schon Anfänge von 1979 in den Millionsellern. 100 Folgen! Wie viele Jahre haben wir schon abgehandelt? Ja, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 81 und jetzt also noch 78. Mit diesem Titel hier, den ich hier gerade gespielt habe, habe ich begonnen, denn der war noch ein Überhang von der letzten Woche. Und manchmal, muss ich sagen, geht mir das Gejammer von Herrn Travolta wirklich auf die Nerven mit seinem Summer Nights. Aber das war aus dem Film Grease und dieser Film Grease war ein absoluter Renner. Und deshalb hat man sich auch die Single gekauft oder eben den Soundtrack zum Album. Also machen wir den Rest von 78. Dieses Mal hatte ich es ja wirklich nach dem Alphabet gemacht. Das mache ich nicht wieder, denn das lässt einem nicht die Möglichkeit zu variieren, dass man mal ein paar andere Sachen da reinmacht, wenn plötzlich langweilige Musik kommt, dass zumindest dann als nächstes nicht wieder langweilige Musik kommt. Wenn ich nach dem Alphabet vorgehe, habe ich keine Wahl. Wenn ich sage, ich greife mir irgendwas raus aus dem Jahr, dann geht es schon eher. Jetzt bin ich also noch beim Buchstaben V. Und da wäre erstmal Van Halen. Und Van Halen hatte 1978 ein Monsteralbum, das wirklich in der amerikanischen LP-Hitparade gerade mal bis auf Platz 19 kam. Aber, muss man sagen, das Ding hat 10-fach Platin erreicht. 10-fach Platin für Van Halen. Und dieses Album hat dann natürlich im Jahre 1978 auch einen Million-Status erreicht. Van Halen. Und von diesem Album kommt hier erstmal die Nummer, schöne Nummer, Little Dreamer. Da haben wir ein bisschen was von Van Halen zum Träumen. Denn in vielen Fällen war es ja eher weniger Musik zu träumen. About you cold when you were headed for the skies, but you were young and bold, and baby, didn't that change with a wink of your eye? Now no one's talking about those crazy days gone by. No one talks about the times you succeed. I had to tell them, baby, you were armed with all you need. Seems no one's talking about those crazy days gone past. Weren't they amazed when you were pitiless? You are the little dreamer. About you cold when you were headed for the skies, but you were young and bold, and maybe didn't that change with a wink of your eye? Seems no one's talking about the crazy days gone past. Weren't they amazed when you were Van Halen war eigentlich ein Zusammenschluss aus diversen anderen Gruppen. Und irgendwann haben sich Jungs zusammengeschlossen und haben gesagt, ja, wir machen jetzt mal eine Hardrock-Gruppe. Und das ist genau das, was mich eigentlich an Van Halen immer gestört hat. Das war so konstruiert, was sie gemacht haben. So ganz bewusst auf Hardrock. Wir sind die harten Jungs. Und irgendwann ist die Band dann auseinandergefallen, weil David Lee Roth gesagt hat, ich kann auch als Solist schöne Platten machen. Irgendwann kamen sie wieder zusammen. Und das ist eben so eine Sache, ja, eine Zwangsgemeinschaft, die zusammenkam, um Platten zu machen und um Erfolg zu haben. Und lass es mich ehrlich sagen, sie hatten ja auch Erfolg. Ob ich das jetzt nun damals mochte oder nicht, kann denen auch ziemlich wurscht sein. Das erste Stück, was von ihnen so kam und was in der Hitparade war, war eine Coverversion von der Nummer You Really Got Me von den Kings. Und da habe ich damals gesagt, als ich das hörte, das brauche ich nicht. Ich habe ja die Kings mit dem Original von You Really Got Me. Was will ich mit der Coverversion von Van Halen? Die beiden Brüder Van Halen waren die Köpfe und eben David Lee Roth. Und wer darum mitspielte, ansonsten war nicht so sonderlich interessant. Aber ob ich das mag oder nicht, spielt hier keine Rolle. Hier wird gespielt, was Millionseller war im Jahre 1978. Und das war eben dieses erste große Album von Van Halen. Darauf war Little Dreamer. Schöne Nummer. Wenn man die hört, sagt man, ja, gut, schön gemacht. Und der zweite Titel, den ich spiele, das war auch so eine Nummer, den das Publikum zumindest damals wirklich mochte. Van Halen mit Running with the Devil. So ein bisschen der Gegenentwurf zu Van Halen. People Gotta Move. People Gotta Move war eine wirklich tolle Nummer. Da dachte ich, oh, jetzt bin ich mal gespannt, was denn da noch kommt. Und dauerte es doch wieder 4 Jahre, bis ein weiterer großer Hit kam. Und es war sogar sein größter. Und der hieß I Just Wanna Stop. Und das war die Nummer, die ich hier gerade gespielt habe von Gino Vanelli. Und die kam von seinem wohl auch erfolgreichsten Album. Das hieß Brother to Brother. 1978 in den US-LP-Charts ein Platz 13, aber ein Millionseller. Ansonsten muss ich sagen, hat mich Gino Vanelli ein wenig im Laufe der Jahre enttäuscht. Da hätte ich eigentlich mehr von erwartet, aber kann man auch nicht sagen. Vielleicht ist da jemand mit dem, was er hat, zufrieden und sagt, warum soll ich mir hier irgendwas aufreißen, wenn ich so gut leben kann? Ja, das ist auch eine Lebenseinstellung, die man bewundern kann und der man eigentlich nacheifern sollte. Gino Vanelli machte also hier Brother to Brother. Das ist das Album, das Millionseller wurde. Und ein weiterer schöner Titel von diesem Album ist Wheels of Life. Hands of time pass me by. ein Knaller des Jahres 1978, die Formation Village People. Geboren wurde diese Formation wohl im Kopf eines Jungen, der aus Frankreich kam. Jacques Morali hieß er, Jahrgang 1947. Und der hat diese Truppe 1977 in New York zusammengestellt und hat einfach Jungs gesucht, die in so eine Truppe passen würden. YMCA, der christliche Verein junger Männer. Als die Platte damals kam, war es Nummer 2 in der amerikanischen Single-Hit-Parade, Nummer 1 in Großbritannien, Nummer 1 auch hier in Deutschland. Und alle haben sich gefragt, warum singen die denn hier über den christlichen Verein junger Männer? Ja, warum nicht? Also wenn man es genau sieht, wurde diese Gruppe besonders in homosexuellen Kreisen gefeiert. Sie selbst legten sich dann auch die entsprechenden Attitüden zu. Und man sagt sicher nichts Falsches, wenn man behauptet, dass sie ganz absichtlich auf die Schwulenszene zugeschnitten waren. In YMCA sangen sie den Refrain, es macht Spaß, im christlichen Verein jungen Männer zu sein, was wiederum die entsprechenden kirchlichen Stellen auf dem Plan rief. Und letztlich half das nur, dass die Band populär wurde. Je mehr man auf sie einprügelte und sagte, ja, das sind doch die Schwulen, die da singen, haben die anderen gesagt, wieso, das ist doch schöne Musik. Und schlussendlich, ja, ich kaufe ja nicht die Jungs, sondern ich kaufe deren Platten. Und das haben wohl auch sehr, sehr viele gemacht, besonders eben im Jahre 1978. Und der erste Titel, der dann wirklich ein Hammer war, war dieses YMCA, dieser Nummer 1-Hit. Und wenn man sich jetzt anschaut, was war denn nun an Millionsellern? Tja, zwei Alben im Jahre 1978, die erfolgreich waren, und Singles. Und dazu gehörte natürlich auch YMCA oder aber auch eine Nummer, die da hieß Village People. Village. Liberation und Village People, Greenwich Village, ein Teil von Manhattan, der dann noch spezieller ist als der Rest von Manhattan für den Normalamerikaner aus dem mittleren Westen. Boah, Greenwich Village, da darfst du doch nicht hingehen, da sind doch alle nur... Bist du jetzt ruhig, Junge? Du sagst jetzt nichts dazu. Jedenfalls war das eine ganz tolle Zeit für die, die da zusammengestellt wurden. Für den GI, für den Polizisten oder sowas. Und der Kopf war so ein bisschen Alexander Briley. Der stellte den GI dar. Und das Ganze ging so bis zum Jahre 1900, ja, sagen wir mal 80, nach was eigentlich aus. Can't Stop the Music war 1980 nochmal ein Top-10-Hit hier in Deutschland. Dann ging es aber den Berg runter. Dann starb im Jahre 1991 der Produzent Jacques Morali in Paris an AIDS. Und danach schien das Problem oder dieses Produkt, nicht Problem, Produkt, Village People, schien damit erledigt zu sein. Aber dann passierte irgendetwas. Die britische Formation Pet Shop Boys machte 1993 nochmal eine Coverversion von Go West. Go West war so einer der letzten großen Hits der Village People gewesen. Und die haben das dann nochmal neu aufgelegt. Und demzufolge, das kam ganz hoch in die Hitparaden in Deutschland bis auf Platz 1, in Großbritannien bis auf Platz 2. Und daraufhin veröffentlichte man auch die alten CDs wieder von Village People und einige Songs erschienen in Remixen und da war plötzlich waren Village People wieder da. Aber ihr Hauptpunkt, an dem sie wirklich Platten verkauft haben, wie geschnitten Brot, wie man so schön sagt, das war 1978. Der erste große Hit war nur ein Platz 25 in der Hitparade. Also das war eine Nummer, die hieß Macho Man. Aber auch das wurde vergoldet. Spielen wir das noch und dann haben wir also vier Platten, vier goldene Sachen abgearbeitet mit Village People. Hier kommt der Macho Man. Macho, all right, macho, macho man, there, there. Wissen wir es. Macho Man, Village People. So, zu. Jetzt haben wir noch einen Mann, der ist wirklich sehr vielseitig gewesen. Irgendwann schrieb der Rolling Stone im Jahre 2006, er zertrümmerte Hotelzimmer mit Keith Moon, hatte eine Affäre mit einer Kettensäge und war 30 Jahre sturzbetrunken. Dass er das überlebte, ist ein kleines Wunder, dass Walsh, um den geht es, Joe Walsh, der Prototyp des klassischen Gitarrenhelden, nun nach 35 Jahren seine James Gang reaktiviert, ein noch größeres Wunder. Das andere ist nur ein kleines. Ist schon ein merkwürdiger Mensch aus Wichita in Kansas, da wurde er geboren. Er war Mitglied bei einer Gruppe, die hieß eben James Gang, macht ein paar sehr, sehr schöne Nummern, vom April 1969 bis 1971. Dann kam er irgendwann als Mitglied der Eagles bis Ende 1982 und zwischendurch hat er immer mal Soloplatten veröffentlicht. Sehr schön sein Rocky Mountain Way im Jahre 1973 und Life's Been Good. Das Leben ist wirklich gut mit ihm umgegangen, 1978. Und das Ding war dann auch in diesem Film FM zu hören und wurde als Single ein Millionseller. Das ist eine außergewöhnliche Sache. Joe Walsh, Life's Been Good. Thank you. schon ein guter Mann, dieser Joe Walsh. Life's been good to me so far. Bis jetzt, ich glaube, bis jetzt immer noch Jahrgang 47. Ich glaube, so wild wie einst im Mai ist er jetzt auch nicht mehr. Was haben wir jetzt noch? Ein Titel von Justin Hayward will ich spielen. Und der kommt von Jeff Wayne's War of the World. Das kam ja 1978, war ein wirklich Riesenhammer. Weltweit interessierte man sich plötzlich wieder für die Invasion der Marsianer, die die Welt erobern wollen und schon mit ihren Maschinen da sind. Und plötzlich sind es Bakterien, die dafür sorgen, dass sie dann doch wieder vernichtet werden. Ein schöner Science-Fiction-Roman. Einst im wievielten Jahrhundert eigentlich geschrieben, ich weiß schon gar nicht mehr. Und damals haben alle gesagt, das ist toll umgesetzt von diesem Jeff Wayne, ein Amerikaner, der hinging. Und dann hat er mit britischen Musikern gearbeitet, zum Beispiel mit Phil Lynott, der da mitsingt, oder Julie Covington, Justin Hayward, Chris Thompson und viele andere, die ihm geholfen haben, diese Sache zu realisieren. War eine Doppel-CD und das ganze Ding dauert fast 2 Stunden. Und der bekannteste Ausschnitt aus diesem Werk, das ist wirklich die Nummer Forever Autumn mit Justin Hayward. The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. Much colder now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My Cause you're not here. Cause you're not here. Cause you're not here. Cause you're not here. Tja, war schon ein gewaltiges Werk. So, jetzt zum Schluss hier noch etwas von Barry White. Der hatte im Jahre 78 ein Album, das hieß Barry White, The Man, also der Mann. War nur Platz 36 in der Hitparade und alle haben schon gesagt, das soll ein Millionseller sein. Ja, ist ein Millionseller geworden für Barry White. Und von diesem Album kommt jetzt eine Nummer, die heißt Just The Way You Are. Kennen wir in einer anderen Version, dass er da eine Coverversion von machte, war eigentlich übertrieben. Aber egal, war ja erfolgreich. Und ich spiele noch ein bisschen von Your Sweetness Is My Weakness. Zwei Nummern also von Barry White von diesem Album zum Schluss der heutigen Folge. Und die nächste Folge beginnt dann mit Who Are You von den Who. Dann kommt noch ein Titel von Who. Und dann kommt ein bisschen Musik von Wings. Und dann ist das Jahr 1978 endlich abgeschlossen. Das war's für heute, die 100. Folge von Millionseller. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Please me, you never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better, yeah. I love you just the way you are.